Keine Sorge, das lässt nach. Was? Wo? In der Hölle, mein Freund. In der Hölle. Ich verstehe nicht. Vielleicht sollte ich es etwas weniger theatralisch versuchen. Sie befinden sich im Riot Cycle Club, dem Hauptquartier der South Central Wolves. Das sieht mir nicht nach einem Club aus. Der Club befindet sich 2 Stockwerke über uns. Hier ist das Labor. Crack? Crack? Nur zur Finanzierung der Forschung. Na, wovon zum Teufel reden Sie? Psyrimike. Psyrimike? Sie meinen... Ja, psychoaktive Drogen. Psyrimike. Psychic Remote Mind Control. Meines Wissens nach wurde das Projekt Ende der 80er Jahre eingestellt. Das ist richtig. Ich bin Professor Donegan. Ich war stellvertretender Leiter des Forschungsteams. Dann hat die Regierung das amerikanische Volk belogen. Und das Projekt wurde nie beendet. Oh, Mr. Dobronski, die South Central Wolves sind keine Regierungsorganisation. Sie verstehen sich eher als Unternehmer. Und Sie sind da wohl der Vorstandsvorsitzende, wenn mich nicht alles täuscht. Weit gefehlt. Ich bin alles andere als freier Mitarbeiter. Ich bin gefangen genau wie Sie, nur dass ich eben auf der anderen Seite der Spritze stehe. Verflucht! Was hast du mir gegeben? Du verdammter Bastard! Beruhigen Sie sich, noch haben Sie gar nichts bekommen. Aber ich denke, dies ist ein guter Zeitpunkt, die Wirkung von Psyrimike zu demonstrieren. Nein! Bitte! So, ein kleiner Stich für Ihren Körper, aber ein großer für Ihren Geist. Ah, nein! Und, spüren Sie schon etwas? Nicht das Geringste. So ist es. Die psychoaktiven Substanzen wirken direkt auf Ihr Unterbewusstsein. Mein Wille ist zu stark für Sie. Geduld, Geduld. Sehen Sie dieses unscheinbare Gerät? Dies ist das Ergebnis meiner Forschung, das Psychic Pulse Device. Es ist das Steuerteil zu Psyrimike. Machen Sie sich nicht lächerlich, Professor. Sie werden mich mit dieser Blechkiste nicht fernsteuern können. Nein, das kann ich auch nicht. Das Psychic Pulse Device ist lediglich ein Schalter, mit dem ich das Psyrimike in Ihrem Hirn aktivieren kann. Sein elektromagnetisches Wellenspektrum ist genau auf die Ihnen verabreichte Substanz abgestimmt. Na, Sie blöffen. Ich schlage vor, Sie überzeugen sich selbst. Keine Sorge, ich habe Ihnen vorläufig nur eine kleine Dosis verabreicht. Die Wirkung sollte innerhalb einiger Sekunden nachlassen. Nein, warten Sie! Ich glaube Ihnen! Und? Wie fühlen wir uns? Verwirrend, nicht wahr? Darf ich Ihnen etwas anbieten? Ein paar Körner vielleicht, Mr. Dobronski? Ja, so fühlt man sich als Huhn. Keine Angst, die Wirkung wird gleich nachlassen. Wie bitte? Ich verstehe Sie leider nicht. Verfluchter Mistkerl! Wie gesagt, ich tue das nicht freiwillig. Professor! Mit der Hilfe von Psyrimike lässt sich der Bewusstseinszustand eines Individuums fast beliebig beeinflussen. Allerdings ist jede Substanz auf einen bestimmten Zustand ausgerichtet. Das Huhn, als das Sie sich gerade fühlten, war der Durchbruch meiner Arbeit. Ich hielt es für das Sicherste, mit einem vergleichsweise harmlosen Wesen zu beginnen. Die Wölfe? Ganz recht. Mein Auftraggeber verlangte nach etwas Effektvollerem. Die vermeintlichen Werwölfe sind Opfer von Psyrimike, auch wenn sie sich nur für Werwölfe halten, was jedoch keinen großen Unterschied macht. Wer ist dieser Auftraggeber? Ich kenne ihn nicht. Ich habe dieses Gefängnis selbst seit Jahren nicht verlassen. Es muss einen Weg geben, um ihn zu stoppen. Es gibt ihn. Ich habe lange auf einen günstigen Moment wie diesen gewartet. Erzählen Sie. Ich werde sie sterben lassen. Zumindest wird es so aussehen. Hey, es muss eine andere Möglichkeit geben. Ich werde ihre Vitalfunktion auf ein medizinisch nicht mehr wahrnehmbares Maß herunterfahren, so dass man ihre vermeintliche Leiche entsorgen wird. Die Wirkung dauert 8 Stunden an und dies ist die gefährlichste Phase, da sie in dieser Zeit vollkommen schutzlos sein werden. Okay, und sobald ich erwache, räuchere ich diesen Laden aus. So einfach wird es nicht. Neben der üblichen Übelkeit hat die Substanz eine weitere gravierende Nebenwirkung. Sie werden an einer partiellen Amnesie leiden. Dann ist der Plan nutzlos. Ich werde versuchen, einige Gedankenfetzen mittels Psy-Remike zu implementieren, und sobald ich sicher sein kann, dass sie erwacht sind, werde ich diese über das Pulse-Device aktivieren. Leider sind vollständige Erinnerungen zu komplex für das Verfahren. Professor, tun Sie, was getan werden muss. Ich bin bereit, es wie ein Mann zu nehmen.